Abschnitt 9 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Von der Prinzessin Morgana, Teil 3. Als am anderen Morgen die Sonne wieder emporstieg, hatte er schon die vierte Nacht seit seiner Flucht von der Karawane zurückgelegt, ohne während dieser ganzen Zeit auch nur die geringste Speise oder einen Tropfen Wasser zu sich genommen zu haben. Jeder andere Sterbliche würde schon jetzt verschmachtet sein, und Saladin dankte es nur den Entbehrungen, denen er sich in Bagdad freiwillig unterworfen, dass er nicht liegen blieb, sondern vielmehr seinen ermatteten Körper, wenn auch gleich sehr langsam, dennoch fortschleppen konnte. Indessen war sein Gang mit dem Kriechen der Schnecke vergleichbar, und zum ersten Mal kam ihm die Öde und die Einsamkeit der Wüste schrecklich vor. Die leisen Zweifel über das Gelingen seines Planes, die schon gestern zuweilen in ihm aufgestiegen waren, wurden ihm nun zur Gewissheit, und er seufzte nach seinem Diener Ismael und dachte auch jetzt zum ersten Male an den Schmerz, den er dem alten Manne durch seine Flucht verursacht. »Ach«, seufzte er bei sich, »wäre ich doch seinen Ermahnungen gefolgt, so könnte ich jetzt glücklich und vergnügt heimziehen, ich könnte eine bessere Zeit abwarten, um dem Originale meines geliebten Bildes nahe zu kommen, und brauchte nicht hier Elend im Sande zu verderben.« Fürchterlich brannte die Sonne auf ihn herab und drückte seinen ermatteten Körper gewaltig darnieder. Rings, soweit sein entzündetes Auge umherstreifte, nichts als Sand und abermals Sand. Kein rauschendes Palmendach zeigte sich seinem Blick, kein Murmeln einer frischen Quelle traf sein Ohr, und die Stille, die ihn rings umgab, die fürchterliche Stille. Selbst kein wildes Tier floh neben ihm vorbei, kein Vogel durchschnitt die Lüfte über seinem Haupte, und dabei sah der Himmel so drohend und erzürnt aus und hing glühend gelb wie ein flammendes Schild über seinem Haupte. Saladin legte sich jetzt in dem Sande nieder, denn seine Beine vermochten ihn nicht mehr zu tragen. Er nahm das Bild hervor, öffnete das Futteral und schaute das Gemälde zum letzten Male an. Ach, das Mädchen saß ruhig wie immer am Brunnen und blickte in den kühlenden, klaren Wasserstrahl, der hoch vor ihr emporsprang und wovon der kleinste Teil ihm, dem unglücklich Verschmachtenden, das Leben gefristet hätte. Noch einmal übte das Bild seinen Zauber auf sein Herz und flößte seinem Geiste neue Hoffnung und neue Kraft ein. Er wollte sich erheben, um sich weiter fortzuschleppen, allein seine Glieder versagten ihm gänzlich den Dienst. Er sank in den Sand zurück, schloss die Augen und wähnte zu sterben. So stieg langsam die Nacht empor, und ein leiser Wind, der über den Sand der Wüste strich, kühlte seine erhitzten Wangen ab und küßte ihm sanft das geschlossene Auge. Zum letzten Mal blickte der arme junge Mann um sich, und sein ganzes vergangenes Leben trat reger und lebendiger als jemals vor seine Seele. Er erinnerte sich der Erzählungen Abn el-Diris, auf welche sonderbare Art der Prophet ihn vor dem Sandsturm errettet habe, und jener Tag, wo ihn sein Pflegevater aus den Armen der sterbenden Mutter genommen, trat lebendiger als je vor seine Seele. »Warum«, seufzte er, »wurde ich damals gerettet, um jetzt hier in demselben Sande unterzugehen, ohne durch mein Leben auf irgendeine Weise genützt zu haben? Warum das?« fragte Saladin mit schwacher Stimme zum Himmel empor. Doch es war niemand da, der ihm Antwort gegeben hätte. Der Tag war jetzt gänzlich verschwunden, und mit der dunklen Nacht, den freundlichen Sternen und dem glänzenden Monde kam zugleich die letzte bange Stunde des armen jungen Saladin. Das Fieber raste noch einmal mit gewaltigen Schlägen durch seinen Körper, dann wurde sein Herz ruhiger und immer ruhiger, seine Hände kreuzten sich unwillkürlich über seine Brust, und droben am Himmelsgewölbe fuhr ein erlöschender Stern hernieder und verschwand unter dem Horizont. Wer da glaubt, dass die Wüste, die vor unserem Auge so leer und öde daliegt, nicht ebenso gut wie alles übrige Land in gewissen Stunden der Nacht und zu gewissen Zeiten von höchst seltsamen und rätselhaften Gestalten bevölkert werde, der irrt gewaltig. Nur sind die Genien und Phantome, die in dem Sand ihr Wesen treiben, dem ganzen Charakter der Wüste gemäß ernsterer und traurigerer Natur als die Genus und Kobolde, die allnächtlich um die gesegneten Fluren des Nils schwärmen. Mitten in der Nacht, wenn der Mond sich abwärts neigt, steigen seltsam geformte Nebel in die Höhe und verdecken das Gestirn der Nacht, indem die traurigen Geister, die aus dem Staub und Sande der Wüste emporsteigen, die graue Dämmerung dem hellen Schein des Mondes vorziehen. Über seltsam geformte Sandhügel, die in langer Strecke nebeneinander liegen, fährt ein leiser Wind, der Sand und Staub von diesen Hügeln hoch emporwirbelt. Doch sonderbar, diese Sand- und Staubwolken fallen nicht wieder hinab, sondern heben sich höher und höher und wogen und gleiten seltsam durcheinander. Dort werden sie heller, hier dunkler, und alle nehmen gar sonderbare Formen an. Sie ballen sich zusammen und bilden Gestalten von Menschen und Tieren, welche stumm und emsig durcheinander schweben. Jetzt steigen aus den Sandhügeln weißgebleichte Knochen empor und verschwinden zwischen den Gestalten, die sich langsam in Bewegung setzen und einen langen Zug bilden. Dies ist die Geisterkarawane. Alle, die in der Wüste starben, alle, die das Schwert oder die Kugel des Beduinen niederwarf, sowie alle, die der Samum bedeckte und tötete, sind hervorgekommen aus ihren Sandgräbern und reihen sich dem Zuge an, der bei dem dumpfen Ton einer kleinen Pauke langsam durch die Wüste dahinzieht. Oh, es ist für ein menschliches Auge nicht gut, die Geisterkarawane zu erblicken, denn wer sie gesehen, dem erkrankt Leib und Herz. Er wird dann auch bald nachher sterben und vielleicht schon in den nächsten Nächten der Karawane folgen. Manche haben sie schon gesehen und erzählten vor ihrem Tode, dass der Anblick schrecklich sei. Die ruhig einherschreitenden Kamele mit Stieren, leblosen Augen, auf denen regungslose Männer sitzen, deren Turban wie in tiefer Trauer herabwallt und deren lange Mäntel schauerlich im Winde rauschen. Die toten Weiber bei der Karawane sitzen zusammengebeugt auf ihren Pferden und verhüllen den Kopf in ihren langen Schleier, wie sie es bei Annäherung des Sandsturmes zu tun pflegen. Zuweilen erkennt dieser oder jener, der das Unglück hat, die Karawane zu sehen, einen Freund oder einen Verwandten, der ihm zuwinkt, und dann wehe dem, der den Gruß empfing. Das Ende seiner Tage steht alsdann nahe. Der Prophet möge ihn schützen. So lag in jener Nacht der junge Saladin auf dem Sande und rang mit dem Tode, wobei allerlei seltsame Gebilde vor sein inneres Auge traten. Es war ihm, als öffne sich das Futteral, das neben ihm an der Erde lag, und das Bild der Prinzessin Morgana steige langsam daraus empor mit dem grünen Palmenwald, unter dem sie saß, und mit dem springenden Wasser, dessen Murmeln der Unglückliche deutlich zu hören glaubte. Unverwandt schaute er auf die schöne Gestalt, und sein Herz schien sich aufs Neue zu beleben, denn sie hob langsam den Kopf, und der himmlische Blick, den sie ihm zuwarf, goss neue Kraft in seine Glieder. Doch umsonst, ihr Bild erblaßte wieder, wurde undeutlich und verschwamm allmählich in die Luft. Saladin lag wieder allein da und fühlte, wie sein Herz heftig und ängstlich klopfte. Es war ein Ton, der zuerst kaum hörbar anfing und immer lauter und lauter wurde. Jetzt deuchte es dem Sterbenden, als sei es nicht sein Herz, das so schlüge, sondern ein anderes Geräusch, das aus weiter Ferne zu ihm herdringe. Er hatte sich nicht getäuscht, und wirklich, dem war auch so. Deutlich hörte er den dumpfen Ton einer Pauke, auf der man regelmäßig schlug, weithin durch die Nacht hallen und langsam näher kommen. Plötzlich durchzuckte ihn der Gedanke, ob es vielleicht Menschen seien, die zu seiner Rettung daherkämen. Aber gleich darauf verschwand ihm diese Hoffnung wieder, denn eine Karawane setzt ihren Weg nie bei Nacht fort. und doch kam das Geräusch, welches er vorhin gehört, immer näher. Schon vernahm er den leisen, regelmäßigen Tritt der Kamele und das Rauschen und Flattern der Turbane und langen Mäntel der Reiter. Mühsam öffnete er jetzt die Augen, schloss sie aber schaudernd wieder, denn er sah die Geisterkarawane dicht bei sich vorbeiziehen. Leise schwebten die gespenstigen Reiter vorbei, und er sah sie alle, trotz der fest verschlossenen Augen. Es schien ihm auch, als winkten sie ihm, und ein toter Neger, der ebenfalls vorbeiritt, zeigte ihm grinsend die weißen Zähne und deutete auf ein lediges Pferd, das er an der Hand führte. In großer Menge zogen Kamele und Pferde vorbei, auf welchen die Reiter schweigend und tief in ihre Mäntel und Schleier gehüllt saßen, und niemand bekümmerte sich weiter um den, der sterbend im Sande lag. Da erschien eine neue Abteilung des Zugs. Es waren große, schwer beladene Kamele, denen eine Menge Sklaven zu Pferde folgten, die eine Frau umgaben, welche ein edles arabisches Ross ritt. Die Frau hatte den Schleier ebenfalls um ihr Haupt gewickelt und starrte düster vor sich auf den Sattel. Plötzlich fing sie an, sich zu bewegen, hob den Kopf empor und blickte erschreckt und verwundert um sich. Ach, dieses Gesicht kam dem jungen Manne so freundlich und bekannt vor, obgleich er sich nie erinnerte, dasselbe gesehen zu haben. Es war ihm wie die Melodie eines Liedes, die er einst in frühester Zeit gehört und die jetzt wieder vor seinem Ohre erklang. Die Frau richtete fest das Auge auf ihn, der im Sande lag, und ihr blasses, regungsloses Gesicht verzog sich plötzlich zu einem freundlichen Lächeln. Hastig warf sie den Schleier von ihrem Kopf, wandte das Pferd aus der Reihe auf die Stelle zu, wo er lag, sprang herunter und kniete neben ihn, wobei sie ihre Hand auf sein Herz und seine Stirne legte. Saladin wusste nicht, wie ihm geschah, und öffnete jetzt das Auge, um in das Gesicht der freundlichen Frau zu sehen, die, über ihn gebeugt, seine Mienen mit der gespanntesten Freundlichkeit betrachtete. »Ja, er ist's«, sagte sie darauf mit leiser, tonloser Stimme. »Es ist mein Sohn. Der Sandsturm hat ihn verschont, und ich sehe ihn wieder.« Bei diesen Worten durchströmte ein unnennbar süßes Gefühl die Adern des Sterbenden, und so schauerlich ihm im Anfang der Anblick der Geisterkarawane gewesen war, so fühlte er sich doch jetzt nicht mehr so verlassen, als wie er vorhin einsam im Sande lag. Die Sklaven, in deren Mitte die Frau geritten war, wandten gleichfalls ihre Pferde aus der Reihe und umstanden den jungen Mann, ihn mit stieren Blicken anschauend. Hierauf löste die Frau eine Flasche von ihrem Gürtel, aus der sie ihm einige Tropfen in den Mund goss, die wie flüssiges Feuer durch seinen ganzen Körper zu laufen schienen und alle seine Glieder mit neuer Kraft erfüllten. Bald war er imstande, sich aufzurichten, und seine letzten Stunden kamen ihm wie ein Traum vor. Er ließ seine Blicke über die Geisterkarawane hinschweifen, die sich in langem Zuge unaufhörlich bei ihm vorbeibewegte. Dann schaute er in das bleiche Gesicht der Frau, die ihn mit inniger Liebe ansah, und zum ersten Mal in seinem Leben sprach er einen Namen aus, dessen süßer Klang ihm bisher fremd gewesen war. »Mutter«, sagte er, »bist du es? Bist du meine Mutter, die ich in frühester Kindheit verlor und die jetzt erscheint, mich vom Tode zu retten?« Statt aller Antwort nickte die Frau traurig mit dem Kopfe und sagte, »Ja, wenn ich es vermag.« Plötzlich blickte sie rasch empor, der vorausgeeilten Karawane nach, und warf einen fragenden Blick auf ihre Begleiter, die teilnahmslos um sie herstanden. Da kehrte auf einmal der Mohr zurück, den Saladin vorhin schon bemerkt und der ihm so seltsam zugelächelt hatte. Er ritt ein Pferd von schwarzer Farbe und führte ein ähnliches an der Hand, das er dem jungen Manne, ohne ein Wort zu sprechen, anbot. Saladin richtete sich am Arm seiner Mutter empor und ließ sich an das Pferd des Negers begleiten, das er willenlos bestieg. Im gleichen Augenblick bestieg die Frau auch das ihrige, und der Zug setzte sich schweigend, aber eilig aufs Neue in Bewegung. Obgleich Saladin wohl fühlte, was in der letzten Zeit mit ihm vorgegangen sei, und trotzdem, dass er seine Mutter erkannt hatte, die ihn von dem Verschmachten gerettet, so kamen ihm doch diese seltsamen Ereignisse nur wie ein angenehmer Traum vor. Er sah die Frau an seiner Seite reiten, wie sie ihn liebend und mit Innigkeit anblickte und ihm zuweilen die Hand auf seinen Arm legte. Aber ach, was er schon früher gefühlt hatte, empfand er auch jetzt wieder. Ihre Hand war kalt, und jede Berührung derselben zuckte ihm schmerzend durch den Körper. Auch ihr Gesicht, so freundlich es ihn anblickte, und so angenehm ihm die Züge der Mutter erschienen, die er heute zum ersten Male sah, so waren sie doch leblos und starr. Wenn es auch schien, als bewegten sich die Pferde und Kamele der Karawane nur langsam vorwärts, so flogen sie doch in der Tat mit einer unglaublichen Schnelligkeit dahin. Kaum tauchte vor dem Blicke Saladins fern am Horizont eine neue Hügelreihe auf, so hatten sie dieselbe auch schon erreicht. Nachdem sie auf diese Art eine Zeit lang fortgezogen, erblickte Saladin plötzlich am Horizont prachtvolle, zierliche Gebäude, umgeben von schlanken Palmen, die wie durch Zaubermacht auf einmal aus dem Boden hervorgestiegen zu sein schienen. Dies alles bot selbst bei Nacht einen wundervollen, prächtigen Anblick. Die Paläste schienen von innen erleuchtet und glänzten im Strahle der Lichter in den schönsten, buntesten Farben. Die dichten Wälder von Orangen, Sykomoren und Palmen, welche die Gebäude umgaben, waren ebenfalls mit bunten Flammen erleuchtet, die aus den zahlreichen Quellen und Springbrunnen, mit welchen der grüne Rasen fast bedeckt war, aufzusteigen schienen. Oder es war vielmehr das Wasser selbst, das einen wunderbaren Glanz in allen Farben ausströmte. Geblendet von dem Schimmer bedeckte Saladin die Augen mit seiner Hand beim Anblick dieses prächtigen Eilandes mitten in der Wüste, und indem er seine Mutter fragte, welche mächtigen Fürsten dort jene Paläste seien, durchzuckte eine seltsame, freudige Ahnung seine Seele. »Ach, mein Sohn«, entgegnete die Frau, »es ist kein mächtiger Fürst, der dort haust. Alle jene Pracht und Herrlichkeit, die uns hier entgegenleuchtet, dient zum Aufenthalt der unglücklichen Prinzessin Morgana.« Ihr könnt euch leicht denken, welchen Eindruck diese Worte auf das Herz des jungen Mannes machten und mit welchen Empfindungen er jetzt das Eiland wenige Schritte vor sich liegen sah, nach dessen Erreichung er sein ganzes Leben getrachtet und wofür er fast den Tod erlitt. »Höre mich, mein Sohn«, fuhr die Mutter fort, »was du jetzt dort zauberhaft beleuchtet vor dir siehst, ist die Erscheinung, welche die Sterblichen in der Wüste oft am Horizonte auftauchen sehen und die bei Annäherung der Menschen beständig zurückweicht und entschwindet. Es ist die Fata Morgana, ein Paradies, das die Gnade des Propheten für die Unglücklichen erstehen ließ, zu denen auch deine Mutter gehört, für jene nämlich, die in der Wüste starben, die der Sand bedeckt und denen deshalb kein Begräbnis zuteil werden kann, wie es dem Rechtgläubigen zukommt. Ach, für uns ist deshalb auch nicht die fortdauernde Lust des Paradieses, denn solange die Sonne am Himmel steht, liegen wir regungslos unter dem Sande, und erst wenn die Nacht aufsteigt, verlassen wir unsere Gräber und ziehen in großen, unabsehbaren Scharen gen Osten in das Reich der Prinzessin Morgana, wo alsdann die Nacht in wilder Lust und Fröhlichkeit zugebracht wird. Saladin hörte kaum auf die Worte seiner Mutter, denn sein Herz eilte dem Zuge voran und schwebte schon, von den kühnsten Wünschen umgeben, unter jenen Palmen und Orangenbäumen. Sein Auge suchte schon die Stelle auf, wo der Springbrunnen wohl sein könne, an dem er die Prinzessin finden würde. Jetzt hatten die ersten der Karawane das Eiland erreicht und die stillen, regungslosen Gestalten stiegen langsam von ihren Pferden und Kamelen herab und verschwanden darauf unter den Bäumen und zwischen den Gebäuden in das Innere der Oase, woher jetzt eine sanfte, fröhliche Musik ertönte. So rückten nach und nach alle Züge der Geisterkarawane ein, bis auf den, bei welchem sich Saladin befand, der sich schon lange vor Ungeduld kaum auf seinem Pferde zu halten vermochte. Jetzt hatten auch sie den Rasen erreicht, und die Sklaven stiegen stillschweigend von ihren Rossen, um ihrer Herrin sowie ihrem Sohne den Bügel zu halten. Hastig warf sich letzterer vom Pferde und wollte rasch in das Gebüsch stürzen, allein seine Mutter hielt ihn an der Hand zurück. »Wo willst du hin, mein Sohn?« fragte sie ängstlich. »Was treibt dich so rasch vorwärts? Oh, bleibe zurück von den lustigen Tänzen, die meine Unglücksgefährten aufführen. Bleibe ihnen fern, denn sie sind für kein Auge, aus dem noch der Glanz des Lebens strahlt.« »Ach, meine Mutter«, entgegnete der Jüngling ungeduldig, »was kümmert mich Tanz und Musik? Etwas anderes, ein süßes, schönes Bild trieb mich hinaus in die Wüste und hätte mich dem sichern Tode entgegengeführt, wenn dich der Prophet nicht zu mir gesandt und mich dadurch errettet hätte. Doch jetzt, o Mutter, bin ich dem Original dieses Bildes nah, darum halte mich nicht länger zurück, denn ich muss sie selber sehen, muss mich der Prinzessin Morgana zu Füßen werfen.« Bei der Nennung dieses Namens verhüllte die Frau ihr Gesicht mit dem Schleier und sagte leise und traurig, »Wehe, wehe, mein Sohn, was ist mit dir geworden? Wer hat den schrecklichen Gedanken in deine Brust gelegt, die Prinzessin Morgana aufzusuchen? O, mein Kind, bleibe zurück, folge nicht dem Zug dieser Unglücklichen, welche die paar ärmlichen Stunden, die ihnen der Prophet allnächtlich vergönnt, in wilder Lust zubringen. Denn es könnte dir leicht nach deinem Wunsche geschehen, dass du die Prinzessin Morgana sähest, alsdann würde der Tod plötzlich dein Auge bedecken, und auch du würdest keine Ruhe haben und müsstest bis in ewige Zeiten jede Nacht dein Grab verlassen und dich aufs Pferd schwingen, um der Geisterkarawane zu folgen.« Mit den Bitten einer Mutter hat es eine eigene Bewandtnis. So mächtig sich auch Saladin nach dem zauberhaften Eiland gezogen fühlte, so war es ihm doch nicht möglich, seine Mutter zu verlassen, die ihn mit flehenden Worten beschwor, sich nicht in jenes bunte Gewühl zu mischen. Willenlos folgte er ihr und ließ sich an einen stillen Ort der Oase führen, wohin der Glanz des Lichtes nicht drang und wohin sich kein Ton der Musik verirrte. Die Mutter führte ihn zu einer Rasenbank, neben der ein kleiner Quell floss, den hochstämmige Sykomoren und Palmen umstanden, über der Bank und dem ganzen Platz mit ihren Zweigen eine große Laube bildend. Hier setzte sich die Frau nieder und zog ihren Sohn neben sich auf die Bank, indem sie um Aufschluss bat, was er von dem Dasein der Prinzessin Morgana wisse und was ihn getrieben habe, dieselbe aufzusuchen. Mit möglichster Umständlichkeit und mit der größten Begeisterung erzählte Saladin darauf seine Schicksale, erzählte, wie ihn Abd el-Deri erzogen, wie sein Pflegevater endlich gestorben und ihn mit dem alten Ismail allein gelassen habe. Dann sprach er in den glühendsten Worten von dem Bilde, das er zufällig gefunden, wie er nach dem Anschauen desselben schwer erkrankt sei, und wie ihn von da eine unnennbare Sehnsucht, sich dem Originale desselben, der Prinzessin Morgana, zu nahen, nicht mehr verlassen habe, wie er darauf in Armut und Elend versunken sei, bis ihn der Kalif Harun al-Raschid ausgerüstet und mit der Karawane fortgeschickt habe, die er aber nach einigen Tagen verlassen und, allein umherirrend, beinahe verschmachtet wäre, wenn ihn in dieser Nacht die Mutter nicht gefunden und gerettet hätte. Bei diesen letzten Worten zog er aus seinem Gürtel das Bildnis, worauf seine Mutter dasselbe betrachtete und ihm entgegnete, »Mein Sohn, es ist mir unerklärlich, welche Zaubermacht imstande gewesen ist, dies Bildnis zu entwerfen. Wirklich, es sind die getreuen Züge der Prinzessin Morgana.« »Siehst du, Mutter«, entgegnete der junge Mann in freudigem Tone, »siehst du, dass meine Träume nicht gelogen? Siehst du, dass ich meinen Wünschen nahe bin? Drum halte mich nicht länger zurück, den letzten Schritt zu tun, sie zu sehen, vielleicht ihre Liebe zu erwerben und glücklich zu sein.« Der Jüngling wollte bei diesen Worten aufspringen, aber die Mutter zog ihn sanft zu sich nieder und bat ihn, aufmerksam zuzuhören, was sie ihm über das Wesen der Prinzessin Morgana mitzuteilen habe. »Dass es dir gelang, mein Sohn«, sprach sie, »in den Besitz dieses Bildnisses zu kommen, ist keine Gnade, die dir Gott und der Prophet erwies. O, es ist vielmehr ein großes Unglück. Denn wenn du schon beim Betrachten dieses Gemäldes krank vor Entzücken und Liebe wurdest, so würde dich, wie ich dir schon gesagt, der Anblick der Prinzessin selbst, deren Schönheit dieses Bild noch tausendfach übertrifft, unfehlbar töten. Ach, die Glut ihres Auges strahlt so mächtig, dass sie selbst unsere toten Herzen erwärmen und uns das Leben wiedergeben könnte, wenn nicht der mächtige Wille des Propheten uns beim aufsteigenden Morgenlicht wieder in unsere Gräber zurückkehren ließe. Die Prinzessin Morgana ist die Tochter einer Fee, welche vor der Geburt dieses Kindes die Königin der Feen um eine Gnade bat. Als ihr diese gewährt war, flehte sie törichterweise in ihrem Stolz für die Tochter um eine solche Schönheit, die kein menschliches Auge anschauen könne, ohne vor Entzücken und Liebe zu sterben. Ihr Wunsch wurde gewährt, und als die Prinzessin Morgana erwachsen war, richtete diese Gabe sowohl unter den Menschen als auch unter den Geistern das schrecklichste Unheil an. Wenn letztere auch beim Anblick der Prinzessin nicht starben, so versanken sie doch in tiefe Schwermut, weil es keinem gelang, in dem Herzen der Prinzessin Gegenliebe zu erwecken, denn als die Königin den törichten Wunsch der stolzen Fee erfüllte, fügte sie, um die Prinzessin zu demütigen, hinzu, dass nur ein Sterblicher imstande sein solle, ihr Liebe einzuflößen, ein Ausspruch, der nie in Erfüllung gehen konnte, weil alle Menschen, die sie erblickten, von dem Strahl ihrer Schönheit getroffen, plötzlich starben. »Ach, mein Sohn«, schloss die Mutter, »so würde es auch dir ergehen, und ich könnte nichts zu deiner Rettung tun.« Nachdem Saladin diese Erzählung gehört, fühlte er in seinem Herzen wohl die Wahrheit derselben und überlegte eine Zeit lang, in traurige Gedanken versenkt, was wohl das Schlimmste für ihn sein würde, ob es wohl trauriger wäre, wenn er sein ganzes Leben in ungestillter Sehnsucht und Liebe verbrächte, oder wenn er mit einem Male durch den Anblick der Geliebten eines plötzlichen, aber doch schönen Todes stürbe. Während dieser Zeit war indessen die Nacht vorgerückt und die Sterne begannen am Himmel zu erbleichen. Die Pferde, die draußen im Sande zusammenstanden, fingen an, unruhig zu werden, warfen die Köpfe in die Höhe und scharrten mit den Füßen, denn der Morgenwind, der sich jetzt erhob und langsam über die Fläche dahinstrich, durchkältete sie und ließ sie vor Frost erzittern. »Meine Zeit ist um«, sprach jetzt die Frau zu Saladin, »und ich muss mit der Karawane hinaus in die Wüste flüchten, bis zu der Stelle, wo mich der Sandsturm erreichte und bedeckte. Willst du mir folgen, mein Sohn, und bei meinem Grabe warten, bis wir in der nächsten Nacht wieder unsere Reise hierher antreten, oder willst du hier bleiben und auf meine Zurückkunft harren?« So gern der junge Mann seiner Mutter gefolgt wäre, so kann man sich leicht denken, dass es ihm doch weit lieber war, wenigstens in der Nähe der Geliebten zu bleiben, wobei er seiner Mutter gelobte, dass er keinen Versuch machen werde, die Prinzessin zu sehen. Diese lächelte ihn mit trüber Miene an und entgegnete, »Wenn auch dein Wille gut ist, mein Sohn, so möchte doch deine Sehnsucht, die Prinzessin zu erschauen, meine Worte vergessen machen. Deshalb nimm meinen Schleier, decke ihn über dein Gesicht, und er wird dich vor allem bewahren.« Darauf drückte sie ihm noch einmal die Hand und schwebte leise hinweg, oftmals zurückblickend und ihm zuwinkend, er möge ihr nicht folgen. Saladin hatte den Schleier aus ihrer Hand genommen und breitete ihn, ihrem Befehl gemäß, über sein Haupt aus. Doch wie ward ihm, als er plötzlich eine unwiderstehliche Müdigkeit in seinem ganzen Körper fühlte. Er musste sich auf die Rasenbank niederlassen, und nachdem er einige Augenblicke vergebens gegen eine Erstarrung angekämpft, die sich aller seiner Glieder bemächtigte, lag er regungslos wie ein Toter da. Es war kein Schlaf, der ihn gefesselt hielt, denn er sah und hörte deutlich alles, was um ihn her vorging, doch so, als wenn alles, was sich um ihn bewegte, nicht in der Wirklichkeit, sondern nur in seinen Gedanken vorhanden wäre. Er sah, wie seine Mutter zur Karawane zurückging, wie sie sich auf ihr Pferd schwang und von ihren Dienern umgeben dahinflog, wie schwarze und graue Schleier schwebten die Gestalten über den Sand, den die anbrechende Morgendämmerung schon heller färbte, und es dauerte nicht lange, so war der ganze Zug der Geisterkarawane am fernen Horizont und verschwand allmählich seinen Augen. Er lag ruhig da, und ermüdet, wie er nach der durchwachten Nacht war, hieß er den Schlaf herbeikommen, der ihn auch alsbald in seine Arme nahm. Unterdessen wurde es Tag. Die Sonne stieg am Himmel empor, vergoldete die Spitzen der Palmen und Sykomoren, unter denen Saladin schlief. Obgleich sein Schlaf ein sehr fester war, so fühlte er doch mitten in demselben eine Bewegung, als sei er auf einem großen Schiffe, das von den Wellen getrieben sanft auf dem Meere schaukelte. Ach, er schwamm ja auch auf einem Meere, freilich bestanden die Wellen nur aus Sand, und sein Schiff war eine Oase, aber es war ja die Fata Morgana, auf welche er sich befand, die am Tage geisterhaft über den Sand dahingleitet und, wie das Menschenherz, nie einen Ruhepunkt hat. Plötzlich war es dem jungen Manne, als höre er mitten im Schlaf ein leises Geräusch in den Zweigen der Gesträuche, die sein Lager umgaben, sowie leichte Fußtritte, die näher zu kommen schienen. Er versuchte es, die Augen zu öffnen, und wenn ihm dies auch gelang, so erwachte er doch nicht, wie sonst ein Mensch, aus einem gesunden Schlaf zu vollkommenem Wachen, sondern er befand sich in demselben sonderbaren Zustande, in welchem ihn die Mutter zurückgelassen, nachdem er ihren Schleier über den Kopf gezogen. Er sah alles in einem gemilderten Lichte. Die grelle Farbe des Sandes draußen kam ihm wie ein leichtes Gelb vor, und er konnte sogar in die glühende Sonne schauen, ohne von ihrem Glanz geblendet zu werden. Doch wer beschreibt sein Erstaunen und sein Entzücken, als er jetzt um sich schaute und die Gestalt eines Mädchens gewahrte, die sinnend unter den Bäumen umherwandelte und auf ihn zukam. Sein Entzücken, sage ich euch, denn er erkannte in der reizenden, feenhaften Gestalt die Prinzessin Morgana, wie sie auf dem Bilde gemalt war. Auch jetzt hatte sie den Kopf zur Erde gesenkt, und wenngleich Saladin der Worte seiner Mutter gedachte, dass der Blick des schönen Mädchens tödlich sei, so vergaß er doch alles und bat im Stillen den Propheten, er möge ihm nur einmal den vollen Anblick in dies himmlische Gesicht gewähren, er wolle alsdann gern sterben. Jetzt war die Prinzessin ganz nahe zu ihm herangekommen, hob plötzlich ihren Kopf empor und blieb mit einem erstaunten Blick stehen, als sie hier den fremden jungen Mann gewahrte. Was sich auch Saladin von ihrer Schönheit und ihrem Liebreiz gedacht und was er auch davon aus dem Bildnisse entnommen hatte, es wurde unendlich übertroffen von der Wirklichkeit. Bei dem Blick, mit dem ihn die Prinzessin ansah, schien sein Herz aufs Neue erkranken zu wollen. Das Blut tobte wild in seinen Adern, und es war ihm, als könne nur der Tod das Feuer, das ihr Blick in ihm entzündet, auslöschen. Doch dank dem Schleier der toten Mutter erbrach, wie die Glut die Sonne, auch den Glanz dieser Schönheit, der auf ihn einströmte, und bewahrte ihn so vor dem Tode, der ihn sonst wie jeden anderen Menschen getroffen haben würde. Die Prinzessin ihrerseits war nicht wenig betroffen, als sie sah, dass der schöne junge Mann regungslos liegen blieb. Zwar entfernte sie sich nach wenigen Augenblicken wieder, doch nicht, ohne im Weggehen sich noch einige Male nach ihm umzusehen, nur in der Absicht, um sich zu überzeugen, ob der junge Mann nicht vielleicht tot sei, da er sich gar nicht bewege. Diese Gedanken mochte die Prinzessin Morgana im Lauf des Tages noch öfters hegen, denn Saladin bemerkte zu seiner höchsten Freude, dass sie mehrere Male in die Nähe der Laube kam und aufmerksam nach ihm blickte. Auch war es ihm sehr beruhigend, an den Schlägen seines Herzens zu fühlen, dass der wilde Schmerz, der ihn beim Anblick der Prinzessin fast getötet hatte, sich jedes Mal verminderte, so oft er sie wieder sah und am Abend dieses Tages nur in einem gelinden Stechen bestand, wie es auch andere Menschen in der linken Seite fühlen, wenn sie sich dem Gegenstand ihrer Liebe nahen. Ende von Abschnitt 9.